Spenden, Wohltätigkeitsorganisationen, Fundraising und Co. Problembeschreibung. Hast du schon einmal auf Spenden verzichtet, weil du dir unsicher warst, was die Wohltätigkeitsorganisation mit deinen Geldern machen wird? Diese Frage stellt sich immer. Wird der Spendenempfänger das Geld wie versprochen verwenden oder würde er es andersweitig ausgeben? Wäre es nicht toll, wenn die entsprechenden Organisationen Geldflüsse komplett transparent darstellen könnten? Jeder Unterstützer wüsste dann zu 100%, dass das, wofür er das Geld gespendet hat, auch dort wirklich angekommen ist. Die Lösung. Eine Blockchain kann genau dies transparent machen. In die Details brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu gehen. Wenn du dir die Anwendungen Buchhaltung, Audit und so weiter bereits angehört hast, sollte dir bereits ziemlich klar sein, wie sich das Ganze umsetzen lässt. Die Herausforderungen. Diese bestehen hier lediglich im Tun. Natürlich wird es am Anfang noch nicht möglich sein, alles komplett transparent darzustellen, da für Ausgaben einer Spendenorganisation über die Blockchain deren Gegenpartei ebenfalls eine Blockchain nutzen muss. Dies wird vielleicht zu Beginn noch nicht bei allen Partnern der Fall sein. Doch im Laufe der Zeit könnte hier ein enormer Druck für Organisationen entstehen, die eigenen Abläufe ebenfalls so transparent wie möglich darzustellen. Alternativmöglichkeiten. Alternativlösungen, bei denen man keine dritte Partei braucht, sind mir hier nicht bekannt. Also, go, go, Blockchain. Ein paar Praxisbeispiele. Einige Wohltätigkeitsorganisationen tasten sich hier bereits Schritt für Schritt nach vorn. Wenn du selbst eine solche betreibst oder in einer solchen tätig bist, so solltest du unbedingt diesen Weg der Transparenz einschlagen. Es wird sich nachhaltig lohnen.